Erster, dies ist ein Gebet von Mose. Herr, du bist unser Schutz seit vielen Jahren. Zweiter, du warst schon da, bevor es Berge gab. Du bist Gott für immer. Dritter, du lässt die Menschen wieder zu Staub werden. Du sagst, komm zurück zur Erde. Vierter, 1000 Jahre sind für dich wie ein Tag. Sie vergehen wie eine kurze Zeit in der Nacht. Fünfter, du nimmst das Leben schnell weg. Es ist wie ein kurzer Schlaf oder wie Gras. Sechster, am Morgen blüht das Gras. Am Abend wird es abgeschnitten und trocken. Siebter, dein Ärger macht uns Angst. Wir vergehen wegen deiner Wut. Achter, du siehst alle unsere Fehler. Du kennst auch unsere geheimen Sünden. Neunter, unsere Tage vergehen durch deine Wut. Unser Leben endet schnell wie ein kurzer Moment. Zehnter, wir leben meistens 70 Jahre. Die beste Zeit ist oft schwer und kurz. Dann sind wir schnell weg. Elfter, wer kennt die Kraft von deiner Wut? Wer hat genug Respekt vor dir? Zwölfter, lehre uns, dass unsere Zeit kurz ist. Dann werden wir im Herzen klug. Dreizehnter, hier, komm bitte zurück zu uns. Hab Mitleid mit deinen Dienern. Vierzehnter, schenk uns jeden Morgen deine Güte. Dann sind wir unser ganzes Leben froh. Fünfzehnter, mach uns jetzt glücklich. Wir hatten früher viele Jahre voller Unglück. Sechzehnter, zeig deinen Dienern deine Taten. Zeig unseren Kindern deine Größe. Siebzehnter, die Güte vom Herrn, unserem Gott, soll bei uns sein. Hilf uns bei unserer Arbeit. Ja, hilf uns bei unserer Arbeit.